نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اليوم تاريخ السفر بشون دويتش، بارك الله فيكم. Und wir machen weiter بإذن تعالى mit Erklärung von Riyad Salihin. Wir sind bei Kapitel 119. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. قال الألباني في ضعيف الجامع والسلسلة الضعيفة وضعيف أبي داود ومختصر الشمائل أنه ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري أو 97. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله تعالى في كتاب اللباس. طبعا يا أخوة، الحديث الذي تكلمنا عليه في المرة السابقة أنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وهنا بعدما تكلم أنه يؤتى أن أحب الثياب القميص، أتى بصفة طولها، طول القميص والثوب والإزار وكلها، يعني كم طولها يكون. فذكر أولا حديث ابن عمر رضوان الله عليه، حديث ابن عمر رضوان الله عليه، ابن عمر رضوان الله عليه: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فالوجه الأول أن يجر الثوب خيلا، والثاني أن يكون الثوب طويلا أسفل من الكعبين من غير خيلاء. أما الذي يجر ثوبه خيلاء فله عقوبات أربع. أولا لا يكلمه الله يوم القيامة، وهذا من حديث أبي ذر، ولا ينظر إليه يعني نظر الرحمة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. فلما سمع أبو بكر رضوان الله عليه هذا الحديث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني هل يشملني هذا الوعيد؟ أنا عندي ثوب أتعاهده يعني أرفعه وهو ينزل. فقال: لست ممن يفعله خيلاء. يعني هناك من يفعل ذلك خيلاء، ومن لم يفعل ذلك خيلاء. أما الذي يفعله خيلاء فله هذه الأربع، أما الذي لا يفعله خيلاء قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. بطرا أي كذلك خيلاء. وهنا بارك الله فيكم العذاب يكون على بعض البدن وليس عليه كله. أما قول النووي هنا قال تحريم الإسبال خيلاء وكراهيته لغير خيلاء، فهذا قول ضعيف. لماذا؟ ولو أنه كثير من أهل قالوا به. الصحيح يا أخوة أنه من الكبائر أن يجر الإنسان ثوبه خلفه، وأن يكون تحت يعني أسفل من الكعبين. ولذلك بارك الله فيكم لما قال المسبل يعني الذي يجر ثوبه خيلاء، المنان الذي يمن بما يعطي، الذي يمن بما يعطي، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أي الذي يحلف حتى الناس تشتري منه وهو يكذب في ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لينجة أينس هيمدس und der Ärmel eines Gewandes und des Turbans und verbot etwas von davon aus Hochmut herunterhängen zu lassen und Abscheu dies auch ohne Hochmut zu tun. بارك الله فيكم. الإمام النووي هاتي ده مسلمان ده صار النووي هي hat nicht ganz richtig das gesagt. Er sagte, Verbot, dieses Verbot ist abhängig mit Hochmut. Das wird, wer sein Gewand oder Isar länger als Knöchel macht, länger als Knöchel anzieht, er sagte Nawi, wenn das mit Hochmut verbunden ist, dann ist das verboten. Wenn das nicht mit Hochmut verbunden ist, dann ist das unerwünscht. Und einige Gelehrten haben auch das gesagt. Ich meine nicht nur Nawi, aber um ehrlich zu sein, diese Aussage ist nicht richtig. Bei Hochmut ist mit Sicherheit richtig, aber dass er gesagt hat, das ist unerwünscht auch, wenn das nicht aus Hochmut ist, das ist falsch. Verboten ist, dass ein Mann, das geht um Männer, nicht Frauen, bei Männern ist es verboten, etwas anzuziehen, was länger als Knöchel ist, als Höhe des Knöchels sozusagen. Ja? Und die Beweise sind da. Ich meine, die Beweise sind da und da kommen auch andere Beweise, damit das belegt. Aber auf jeden Fall, er hat angefangen 794, Barakallahu fikum, 794 und zwar Asma bint Yazid al-Ansariya, radwallahu alaiha, sagte oder berichtet, dass die Ärmel beim Hemd des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zum Handgelenk reichten. Die Ärmel waren bis Handgelenk. Bis Handgelenk. Diese Überlieferung ist Barakallahu fikum nicht authentisch. Das ist schwach. Das ist bei Abu Dawud und At-Tirmidhi. Hadith ist schwach. Sheikh Al-Albani hat das auch als schwach eingestuft. In Da'if al-Jama' in Silsila Da'ifa, in Da'if Abi Dawud und Muhtasar Shama'il. Er hat gesagt, diese Überlieferung ist schwach. Obwohl die Bedeutung stimmt, das sollte man nicht länger als Handgelenk tragen, auch vom Ärmel. Aber weil die Überlieferung nicht authentisch ist, dann Barakallahu fikum, können wir das nicht als Beweis nehmen. 792, und zwar Ibn Umar radhiyallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer den Saum seines Gewandes hochmütig hinter sich herzieht, den wird Allah, der Erhabene, am Tag des Gerichtes nicht ansehen. Daraufhin sprach Abu Bakr, O Gesandter Allahs, mein Gewand rutscht oft nach unten, ohne dass ich es will. Der Gesandte, Allah sallallahu alaihi wasallam, sagte, du bist keiner von denen, die es aus Hochmut tun. Es gibt etwas, was sehr wichtig hier ist, der sollte das eigentlich übersetzt haben. Der sagte, wa ana ata'ahaduhu, das ist mein Gewand, rutscht von mir und versuche das nach oben immer zu ziehen. Versuche das oben, nach oben zu ziehen. Der sagte, du machst das nicht aus Hochmut. Das ist Barakallahu fikum, die Überlieferung von Ibn Umar. Dann 700, Abu Huraira erzählte, Allah sieht denjenigen nicht an, am letzten Tag, der sein Isar, sein Gewand, aus Hochmut hinter sich zieht. Also länger auf dem Boden hinter sich und Hochmut auch kommt. Das ist, was einige Gelehrten dazu beigetragen hat, dass sie gesagt haben, aus Hochmut. 797, zwar Abu Huraira auch überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, was vom Gewand über die Knöchel reicht, länger als Knöchel, ist für das Höllenfeuer bestimmt. Das auch bei Al-Bukhari. Über Knöchel vom Gewand, das ist bei Al-Bukhari, das ist für die Hölle bestimmt. 98, Barakallahu fikum. Und das ist sehr interessante Überlieferung dann, die 98. Abu Dharr erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, drei werden von Allah am Tag des Gerichtes nicht angesprochen. Nicht angesprochen. Nicht angesprochen. Nicht angesehen. Nicht angesehen. Nicht angesegnet. Natürlich. Der Test hier bedeutet was anderes. Aber, ne. Walahum azabun azim. Azabun alim afwan. Und sie werden schwere Strafe erhalten. Schwere Strafe. Das sind vier Strafen für diese Leute. Diese drei sind, drei Leute sind es. Der Prophet sagte das dreimal. Dreimal. Abu Dharr sprach, sie sind hoffnungslos verloren. Wer sind sie, o Gesandter Allahs? Er sagte, wer sein Gewand hochmütig herabhängen lässt. Al-Musbil heißt das. Al-Musbil. Gewand länger als Knöchel. Dann, wer dem anderen vorwirft, was er ihnen an Guten getan hat. Al-Mannan heißt das. Al-Mannan, du machst jemandem etwas Gutes und dann sagst du ihm, ich habe dir das getan, ich habe dir das gegeben, ich habe dir das gemacht, ich habe dir das und so weiter. Also diese Vorhaltungen immer anderen zu machen, weil man ihnen geholfen hat. وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. Jemand, der etwas verkauft und schwört Lüge. Der lügt und schwört lügend. Schwört lügend. Also der lügt aber und der schwört damit die Leute von ihm kaufen. 799. Ibn Umar radiallahu alayhi berichtet, dass der Prophet sagte, das Herabhängen lassen bezieht sich auf das Gewand, das Länge, das wird das Länge vom Hemd und Turban. Wer etwas aus Hochmut herabhängen lässt, wird am Tag des Gericht ist von Allah, dem Erhabenen, nicht beachtet. Das ist nicht angesehen von Allah subhanahu wa ta'ala. Aus den gesamten Hadithen, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, können wir etwas feststellen. Herabhängen des Gewandes oder Hemd und so weiter. Wenn das länger als Knöchel, länger als Knöchel. Ja. Wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal aus Hochmut, das ist Arroganz. Arroganz. Und einmal ohne. Mit Hochmut aus Arroganz ist verboten und das ist Ijma', da brauchen wir hier nicht viel zu diskutieren, weil das klar ist. Unser Problem ist, wenn man ohne Hochmut das macht. Manche Gelehrten sagen, nicht erwünscht. Aber wenn man macht, kein Problem, nicht erwünscht. Allah liebt das nicht. Allah mag das nicht. Und die anderen sagen, auch verboten. Jetzt, was ist richtig von diesen beiden Ansichten, barakallahu fikum, sagen wir. Man merkt hier, dass die Hadithe in zwei verschiedene Richtungen gehen. Aber dass man sagt, bei dem verboten, bei dem anderen nicht, das ist nicht exakt. Warum? Weil der Prophet s.a.w. sagte, ma asfala min al-ka'bayni, das heißt bei Bukhari und das von Abi Huraira überliefert, das Hadith 797, aufpassen, ma asfala min al-ka'bayni min al-izari finnar. Alles immerhin, was länger als Knöchel ist, ist für die Hölle bestimmt. Und dies hat nicht gesagt, aus Hochmut oder nicht. Und wenn man die Überlieferung von Abu Bakr nimmt, Abu Bakr sagt, genau, ich versuche das, immer nach oben zu ziehen, aber das rutscht von mir nach unten. Der Prophet sagt ihm, du machst das nicht, Huyala. Deshalb, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder macht jemand das aus Hochmut und das ist mit Sicherheit verboten, oder man macht das einfach so, weil man ihm das nicht geht, so weiter. Und das ist auch verboten, barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Und der Beweis dafür, es gibt noch einen anderen Beweis. Der Prophet sagte, Allah liebt nicht diejenigen, die ihre Gewänder länger als Knöchel sind. Und noch dazu, es gibt den Beweis von Salam, als sie den Propheten fragte, wie lang sollte die Frau anziehen. Und deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, bei Männern ist es verboten, Bekleidung länger als Knöchel zu tragen, und das ist verboten, das ist verboten, und die Strafe dafür ist sehr schlimm. Das ist für die Hölle bestimmt. Nicht Gewand und nicht Stoff, sondern die Person. Sagt man, ja, aber nur was länger als Knöchel wird bestraft? Ja. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil aqabi minan nar." Der Prophet sagte, ihre Füße zum Beispiel werden bestraft. Und die Person wird auch natürlich bestraft dadurch. Wie können wir das? Es gibt manche Gelehrten, die sagen, nein, wir machen das anders. Wir sagen, das ist alles aus Hochmut. Aber das geht nicht. Beide Überlieferungen sind allgemein. Und bei allgemeinen Überlieferungen, du kannst das nicht spezifisch machen. Eine hat damit zu tun aus Hochmut und die andere hat damit zu tun, was länger als Knöchel ist. Also es gibt zwei Stufen von Haram. Eine Stufe ist länger und eine Stufe ist mit Hochmut. Mit Hochmut ist schlimmer dann. Und sowieso, keiner, der seine Klamotten oder Bekleidung länger als Knöchel trägt, keiner macht das außer aus Hochmut. Und Beweis dafür ist, wenn du ihm sagst, warum trägst du das so? Er sagt dir, ach, das ist nicht schön. Das ist genau Hochmut. Und Hochmut 2, sagt ihm der Prophet s.a.w. sagte, Izratul Mu'mini ila nisfi saqih. Der Prophet s.a.w. sagte, die Länge der Bekleidung eines Gläubigen ist bis Mitte des Schienbeins, die Höhe. Die Höhe bis zur Mitte des Schienbeins. Was länger ist, wenn länger ist, dann bis Knöchel. Was länger ist, dann ist das für die Hölle bestimmt. Ja, warum machst du das dann nicht? Was der Prophet s.a.w. gesagt hat, sagt, naja, aber das ist Hochmut. Hochmut gegen die Sunna. Deshalb viele Leute verstehen das nicht, wenn man ihnen das erklärt. Ja, gib mir noch. Schief drüber. Barakallahu fiek. Viele Leute verstehen das nicht, wenn man ihnen das erklärt. Die denken, dass die Sache Spaß ist. Es gibt eine Überlieferung, das Gebet von einem wird nicht angenommen, wenn sein Gewand länger als Knöchel ist. Und ihr, barakallahu fikum, schaut mal diese Strafen, wal'iyadu billah. Schaut mal diese vier Strafen, was die Person bekommt. Die sind jede Strafe schlimmer als die andere. Allah wird zu ihnen nicht sprechen. Allah wird sie nicht ansehen mit Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala wird sie nicht erläutern. Allah subhanahu wa ta'ala wird sie nicht so teskiert. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala wird sie nicht erläutern. Und sie bekommen schwere Strafe. Und einer von ihnen ist Al-Musbil. Al-Musbil. Deshalb jeder muss sich selber bestimmen. Aber mit Sicherheit, barakallahu fikum, ist es verboten, etwas zu tragen, was länger als Knöchel ist. Und das ist nicht nur bei Gewand. Bei Hose, bei Gewand, bei Imana, alles was man sich anzieht, darf nicht länger als Höhe des Knöchels sein. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wa'an Abi Jurayyin Jabir ibn Sulaym radiyallahu anhu qal, ra'aytu rajulan yasduru الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال عليك السلام تحية الموتى. قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبته لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها علي. قال قلت أعهد إلي، قال لا تسب. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شات، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حسن صحيح، والحديث في صحيح الجامع. إذن قال له عليك السلام، ما يقال عليك السلام، هاي تحية موتى. فسأله، يعني كانوا في الجاهلية يسلمون على الأموات هكذا، يقول الأموات عليك السلام، مثل ما يقولوا عليه السلام خلاص، فهذه تحية الموتى. فكانوا في الجاهلية إذا سلموا على الأموات يقولون عليك السلام، لكن الإسلام نسخ ذلك فقال قل السلام عليك، وهنا بالإفراد، فيجوز أن يقال السلام عليكم أو يقال السلام عليك، فلا بأس بذلك. فسأله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا رسول الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعوه إلى الإسلام فقال له أنا رسول الله، الله إذا كان فيك ضر كشفه عنك، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، يعني هذا هو الله سبحانه وتعالى. وإذا أصابك عام سنة فدعوت أنبتها عليك، يعني إذا أصابك شيء فأن الله سبحانه وتعالى يعطيك من الخير، وكذلك إذا كنت بأرض قفر أو فلاة، يعني بأرض ما فيها زرع ولا شيء، وضلت راحلتك فدعوته ردها عليك، يعني تدعوه فالله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء. قال له عهد إلي، يعني أوصني. قال لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا، ما تسب الناس. قال فما سببت بعدها شيئا، لا عبدا ولا بعيرا ولا شيئا. قال ولا تحقرن من المعروف شيئا، يعني بيّن أن المعروف حتى الشيء القليل هو الشيء المعروف اللي فيه خير، فما تحقره حتى أنك تبتسم وتكون طلق الوجه إذا رأيت أخا مسلما. ثم قال انتبه وارفع إزارك إلى نصف الساق، يجعل إزار إلى نصف الساق، فإن أبيت، فإذا ما فعلت هذا فإلى الكعبين، يعني أكثر شيء إلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. انتبه هنا، انتبه، يعني أي إسبال هو من المخيلة. فحتى الذي يقول أنه لا أنا ما أقصد الخيلة، يقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من المخيلة، فإنها من المخيلة، والله لا يحب المخيلة، الله ما يحب. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تفعل ذلك معه، إنه ما تقابل الشر بالشر، وما تقابل الظلم بالظلم، وإنما وبال الأمر عليه. وهذا التحلي بحسن الأخلاق، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال له إذا سبك أحد ما تسبوا أنتم، ما ترجع، وهذا خطأ الجاهلون، قالوا سلام. فالشاهد هنا، الشاهد من هذا الحديث كله هو، بارك الله فيكم، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإذا أبيت فإلى الكعبين. لاحظ لاحظ لاحظ، هنا الشاهد العظيم الآن الذي يأتي، وإياك تحذير وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، الله لا يحب المخيلة. عند الأنزال قال لا لا أنا مو قاصد وكذا، من المخيلة يقول. ليش ما تأخذ بحديث النبي؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أبو جري جابر ابن سليم بريكتب: Ich betrachte einen Mann, dessen Worte, Meinung und Taten von den Anwesenden unbestreitbar und glaubhaft angenommen wurden. Fragte, wer ist das? Man sagte mir, das ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ich sagte zu ihm, Alayka as-salam. Alayka as-salam. O Gesandte Allahs. Und wiederholte es zu ihm, Alayka as-salam. Er antwortete, sag nicht, alaikum assalam, das ist der Gruß für die Toten, sag assalamu alaikum. Ich fragte, bist du der Gesandte Allahs? Er sagte, ich bin der Gesandte Allahs, das wird Allah. Wenn dir etwas zustößt und du ihm bittest, dein Kummer beseitigt. Wenn du dich in einer Hungersnot befindest und ihn bittest, für dich Nahrung wachsen lässt. Und wenn du dich in einem wüsten, menschenleeren Land befindest und dein Reitkamel verlierst und ihm bittest, dich wieder zurückbringt, also dein Kamel dir zurückbringt. Er sagte zu ihm, lehre mich. Er sagte, beleidige niemanden. Dann sagte Jabir, seither habe ich niemanden beleidigt, weder einen Freien, noch einen Sklaven, noch ein Kamel oder eine Ziege. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fuhr fort, verachte nichts Gutes, auch wenn es nur wenig ist. Und wenn du mit deinem Bruder sprichst, rede mit ihm mit freundlichem Gesicht. Auch wenn dies nur eine gute Geste ist. Und kürze dein Gewand bis zur Mitte der Waden. Und wenn du das nicht willst, dann bis zu den Knöcheln und hüte dich davor, das Gewand über die Knöchel hängen zu lassen. Denn das ist ein Zeichen von Hochmut und Allah mag gewiss keinen Hochmut. Und wenn dich jemand mit etwas beschimpft, das er von dir weiß, dann beschimpfe ihn nicht mit etwas, das du von ihm weißt, denn liegt der Schaden bei ihm. Das ist bei Abu Dawud und At-Tirmidhi, und das ist sahih. Natürlich, es gibt viele Themen, die man in diesem Hadith erklären kann. Zum Beispiel das erste, Barakallahu fikum, ist, dass er ihn gefragt hat, bist du der Gesandte? Erstmal, die Sahaba, radhiallahu alayhim, alles, was der Prophet sallallahu sagte, haben sie angenommen. Sofort, ohne Wenn und Aber. Das war faszinierend für die Person. Alles, was der Prophet sallallahu sagt, nehmen die Leute. Zweitens, Barakallahu fikum, er hat ihn gefragt, bist du der Gesandte Allahs? Der Prophet sagte sofort, ja, ich bin der Gesandte Allahs. Und dann hat ihn mit ihm Da'wa gemacht. Drittens, mit diesem Alayka As-Salam. Barakallahu fikum, in vorislamischer Zeit, die haben die Toten begrüßt mit Alaykum As-Salam. Was begrüßen wir normalerweise? Wir sagen Assalamu alaikum. Und die Antwort ist wa alaikum assalam. Nicht umgekehrt. Aber wenn du anfängst, sagst alaika assalam, der Prophet sagte, das ist der Gruß für die Toten, weil die Araber vor dem Islam das gemacht haben. Sag Assalamu alaikum. Und deshalb eine Empfehlung. Wenn jemand dir kein Assalamu alaikum sagt, dann brauchst du ihn nicht zu antworten. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das sagt, das ist in Al-Adab al-Mufrad eine Überlieferung, die authentisch ist. Wenn jemand zu dir kommt und der will mit dir reden und der sagt nicht Salam alaikum, antworte ihm nicht, bis er sagt Assalamu alaikum. weil du nicht weißt. Es kann sein, jemand kommt zu dir und der will dich töten. Der wird dir nicht sagen, Assalamu alaikum. Deshalb, das ist eine Sache, damit du auch weißt, mit wem du zu tun hast. Jetzt, wir reden im Bereich der Muslime. Wenn jemand kein Muslim ist, dann kannst du von ihm nicht verlangen, dass er Assalamu alaikum sagt, wenn er Hallo sagt oder Guten Tag. Aber ein Muslim sollte Assalamu alaikum sagen, nicht wie in unserer Zeit. Der sagt dir Hallo und wie geht's dir und so was. Viertens, Barakallahu fikum. Viertens, schaut mal, was der Prophet sallam ihm erklärt hat. Der hat ihm gesagt, wenn du was brauchst, dann bitte Allah. Bitte Allah. Wenn du im Not bist, bitte Allah. Wenn du in der Wüste bist und du verlierst dein Reitkamel und du bittest Allah, dann bringt er dir dein Reitkamel zurück. Dann sagte der Mann, nachdem er das gesehen hat, das ist der Prophet Gottes, das ist der Gesandte Allahs. Der hat ihm gesagt, empfehle, gib mir Befehle. Der Prophet sagte, beschimpfe niemanden oder beleidige niemanden. Dann sagte Jabir, ich habe niemanden dann beleidigt, Tier, Kamel oder Mensch oder Sklave, niemals. Das wird, er hat sich daran gehalten, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat. Dann kommt Barakallahu fikum, und das ist für uns natürlich als hier Beweis. Was ist der Beweis hier? Dein Gewand sollte bis Mitte des Schienbeins sein oder bis Waden, bis zur Mitte der Waden. Wenn du nicht willst, dann maximal bis Knöchel. Bis Knöchel maximal. Passt auf jetzt, und jetzt kommt ein klarer Beweis. Wenn das länger als Knöchel ist, dann ist das Hochmut. Das wird, man kann nicht sagen, nein, das ist nicht Hochmut, ich meine damit nicht. Doch, alles, was länger als Knöchel ist, ist von Hochmut. Und alle Hadithe dann stimmen. Sag mal, nein, ich meine das nicht. Und wenn du das nicht meinst, dann warum hältst du dich nicht an die Sunna des Propheten? Jetzt, der Prophet sagt dir, was länger als Knöchel ist, als Mann, was länger als Knöchel ist, ist für die Hölle bestimmt. Sag, ja, ich mache das nicht aus Hochmut. Ja, aber der Prophet sagt, das ist von Hochmut, dass du länger als Knöchel trägst. Allah liebt das nicht. Subhanahu wa ta'ala. Wenn jemand dich beschimpft in einer Sache, was er von dir kennt, dann mach das nicht zurück. Und das verstehen viele Leute nicht. Zum Beispiel, du kennst eine Person, diese Person, die klaut. Und diese Person sagt dir, schau mal, ja, dein Charakter ist nicht gut. Dann sollst du ihm nicht sagen, ja, du klaust. Das ist falsch. Aber die Muslime heute machen alle das gleiche. Du sagst ihm etwas, was er hat, der sagt dir 10 Sachen, was du hast. Der denkt, der hat sich, sage ich jetzt, der hat seinen Mund nicht gehalten, der ist stärker. Aber der weiß nicht, dass er, nein, lass das. Der macht die Sünde, du machst nicht. Und behalt das für dich, das ist besser, wie der Professor Sam das gesagt hat. Aber wichtig für uns ist hier Barakallahu fikum, weil wir im Buch des Bekleidung oder der Bekleidung sind. Dies ist wichtig. Zu verstehen. Länger als Knöchel darf man nicht tragen als Mann. Und wenn man auch behauptet, das wäre nicht aus Hochmut, dann ist das aus Hochmut. Mindestens, dass man sich an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht hält. Deshalb ist es eine große Sünde, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. 801. وعن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبل إزاره. انتبه. رجل يصلي مسبل إزاره. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ. ثم جاء فقال اذهب فتوضأ. فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره. إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. الحديث ضعيف. ولكن اذهب فتوضأ صحيح. اذهب فتوضأ. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا إزاره فأمره بالوضوء صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا صحيح. قال العلم ليش؟ قال لأنه الإسبال في النار، وهذا النار كيف يطفأ؟ بالوضوء. أما الحديث إذا صح فمعناه، طبعا عند أهل العلم الذين صححوا الحديث قالوا منهم قال ببطلان صلاة المسبل لإزار بطلان، ومنهم قال أنه ما في أجر له في الصلاة، أسأل الله العافية والسلامة. والصحيح أن صلاة المسبل صحيحة، ولكنه آثم، ولكنه آثم. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث أخ فندت آينس نتفاء أبو هريرة رضو الله عليه بريكتته der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte zu einem Mann, der in einem Gewand betete, das bis zum Boden herunter hing, geh rituelle Waschung. Der Mann ging, wusch sich und kam zurück. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte ihm wieder, geh und wiederhole deine Gebetswaschung. Ein Mann fragte den Propheten, warum befahlst du ihm, sich zu waschen, ohne etwas dazu zu sagen? Er antwortete, er betete in einem herabhängenden Gewand. Und Allah erhört nicht das Gebet eines Menschen, der sein Gewand herabhängen lässt. Wäre diese Überlieferung authentisch? Wäre diese Überlieferung authentisch? Heißt das, jeder, der ein Gewand länger als Knöchel trägt von Männern und er betet damit, sein Gebet ist ungültig. Und sein Wudu ist ungültig. Nicht nur sein Gebet, sein Wudu und sein Gebet. Aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung, Barakallahu fikum, ist schwach. Und es gibt natürlich Ansichten von den Gelehrten. Aber eins ist authentisch. Und zwar, der Prophet sah einen Mann, der hat gebetet und sein Gewand war länger als Knöchel. Der Prophet sagte ihm, mach Wudu nochmal. Die Gelehrten haben gesagt, der hat ihm gesagt, mach Wudu, weil länger als Knöchel ist für die Hölle bestimmt. Und die Hölle ist natürlich Feuer. Deshalb sagte der Prophet, mach Wudu, damit er dieses Feuer mit Wasser löscht. Aber deshalb muss man aufpassen. Bei manchen Leuten, die nehmen das locker. Aber die wissen nicht, wie schlimm das ist. Das wird manche Gelehrten, die diese Überlieferung als authentisch eingestuft haben, die haben gesagt, das Gebet von einem Musbel ist ungültig. Andere sagen, es gibt keinen Lohn. Aber richtig ist, Barakallahu fikum, wer mit einem Gewand betet oder Hose und so weiter, was länger als Knöchel ist von den Männern natürlich, diese Person hat weniger Lohn in seinem Gebet, weil er Sünde begeht. وعن قيس ابن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعنا فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازعنا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد علي حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحشاء ولا التفحش. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ولو أن المعنى اللي فيه جميل ولكنه ضعيف. بارك الله فيكم. حديث أختون دسواي إسواخ والدس لانج إست werde ich jetzt nicht erzählen. Aber allgemein erzählen, inshallah. Es gab eine Person, die hieß Sahel bin Humvaliyah, und der hat mit den Leuten nicht viel gesprochen. Und einmal war er in Damaskus und Abu Darda war dort. Und Abu Darda sagte ihm: Sag uns ein Wort, was dir hilft und was uns hilft und was dir keinen Schaden zufügt. Der sagte: Es gab eine Brigade, die der Prophet sallam gesandt hat, und eine Person hat gekämpft und der hat gesagt, das ist von dem Jungen von Rifar. Manche haben gesagt, das ist nicht gut, andere sagen, das ist gut. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das sozusagen bestätigt, ist kein Problem. Dann am nächsten Tag hat Abu Darda ihm auch nochmal gesagt: Sag uns etwas. Er sagt: Derjenige, der für Allah subhanahu wa ta'ala spendet, ist derjenige, wie derjenige, der seine Hand streckt in Almosen. Dann sagte er am dritten Tag das Gleiche. Der Prophet sagte: Khuraym al-Asadi ist einer der besten Leute, aber seine Haare sind lang und sein Gewand ist über Knöchel. Sein Gewand ist über Knöchel. Als Khuraym das hörte, der hat seine Haare geschnitten und der hat sein Gewand bis Mitte des Waden gemacht. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, sagt Allah, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Diese Überlieferung ist bei Abu Dawud und das ist nicht authentisch. Deshalb wir brauchen das nicht so behandeln. Barakallahu fikum, sagt Allah. Wa Nabi Sa'id al-Khudari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Izratul muslimi ila nisfi saq wa la haraja aw la junaha fima baynahu wa bayna al-ka'bayn. فما كان أسفلا من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف. الحمد لله يهديكم الله سبحانه لكم. فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدنا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إذن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، المسلم إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار، نسأل الله العافية والسلام. وأما الذي يفعل ذلك رياء فوق هذا الأمر فهذا لا ينظر الله إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره قال له ارفع إزارك. طيب لو كان، انتبهوا، لو كان مجرد الإسبال من دون خيلاء ما في شيء، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع إزارك، أمره برفع الإزار؟ لو كان أمرا جائزا ليش قال له ارفع إزارك؟ لو قيل أنه خاف عليه من الخيلاء، طيب كيف أبو بكر قال له لست ما يفعل الخيلاء؟ طيب رفعه فقال زد فزاد إلى نصف الساقين. وأما حديث أم سلمة ففيه دليل على وجوب تغطية القدمين كذلك للنساء، وأن المرأة ترخي من الكعبين إلى ذراعا ولا تزيد عن ذلك والله تعالى على وعد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. دان أبو سعيد الخدري رضي الله عليه برشدته تزكى زنت الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاكته das Gewand eines Muslims sollte bis zur Mitte seiner Waden reichen. Und es ist keine Sünde, wenn es zwischen Wade und Knöchel reicht. Und was unter was über Knöchel reicht, ist für das Höllenfeuer bestimmt. Und wer sein Gewand hochmütig hinter sich herzieht, den wird Allah nicht ansehen. Das haben wir schon erklärt. Das war Abu Dawud. Ibn Umar radhiyallahu anhu berichtete, eines Tages kam ich bei dem Gesandten Allah sallallahu alaihi vorbei, als mein Gewand hinabhing. Der Prophet sallallahu alaihi sagte zu mir, hebe dein Gewand an. Abdullah sagte, ich nahm es also ein wenig hoch. Er sagte etwas mehr und ich zog es ein wenig höher. Seither habe ich es immer so hoch getragen, einer von den Leuten sagte, wie hoch? Er sagte, bis zur Mitte der Waden. Das ist bei Muslimen überliefert. Und Ibn Umar auch überlieferte, dass der Gesandte Allah sagte, am Tage des Gerichtes wird Allah diejenigen nicht ansehen, die ihr Gewand hochmütig hinterher hängen lassen. Um Salama fragte, was sollten die Frauen mit ihren Kleidern machen? Er sagte, sie sollen sie, das wird die Kleider, eine Spanne lang herablassen. Sie sagte, aber man wird ihre Füße sehen. Er sagte, dann sollen sie eine Elle lang herablassen, aber nicht mehr. Das war Abu Dawud und Tirmidhi. Barakallahu fikum, die Hadithe, die sind so wiederholt jetzt. Aber etwas Wichtiges hier in dieser Überlieferung. Und zwar, passt auf, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte Ibn Umar, er sagte, hör. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm befohlen, sein Gewand höher zu machen, das wird kürzer, wenn das erlaubt wäre? Wieso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mach das höher und das ist erlaubt? Und er hat das höher gemacht, bis Mitte der Waden. Und das ist ein Beleg, barakallahu fikum. Das ist ein Beleg, dass diese Leute, die behaupten, das geht nur mit Hochmut. Hier gibt es überhaupt nicht Hochmut. Und wenn man auch kombiniert, da findet man, dass hier eine klare Überlieferung ist und ein klarer Beweis ist, dass auch wenn man nur länger als Knöchel anhat, das verboten ist. Deshalb sagt der Prophet, macht das nach oben, und er hat ihm die Sunna beigebracht. Bis zum Knöchel. Aber länger darf man nicht tragen. Und dann kommt die Überlieferung von Salam radhiyallahu anha, und das ist der Beweis auch, dass die Füße von den Frauen Aura sind. Sie hat gesagt, dann wird man ihre Füße sehen. Der Prophet sagte, dann lässt sie das Elle hinter sich hängen. Das wird Elle. Natürlich, es gibt die Überlieferung, geht weiter. Da hat sie gefragt, oh Prophet, aber wir laufen und es gibt Unreinheiten und so weiter auf dem, der sie sagt, Yutahiru ma ba'dahu, der Boden wird das reinigen. Das haben wir schon behandelt im Reinheitsbuch, Barakallahu fikum. Deshalb sollte man aufpassen, als Empfehlung für Allah subhanahu wa ta'ala, ein Muslim, ein Mann, sollte sein Gewand, seine Hose nicht länger als Knöchel tragen. Und wer das macht, dann begeht er eine große Sünde. Und wenn man dann auch noch aus Hochmut macht, dann ist das schlimmer. Es gibt manche, die machen das aus Hochmut und die wissen nicht. Es gibt manche, die machen das wissentlich mit Hochmut. Und das ist sehr schlimm. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Subhanak Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Da stoppen wir hier, inshallah. Wenn man Fragen hat, dann bitte schön zum Thema. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, dann kommt zu Al-Dars, tfaddalu. Und wer will, bitte schön. Gehen will, bitte schön. Der Unterricht ist offiziell beendet. Die Brüder und Schwestern im Internet, ihr könnt eure Fragen. Nein. Ich mach das. Wer nach Hause gehen will, bitte schön. Wer nach Hause gehen will, bitte schön. Na. Was hat er denn mit der Mission? Also, ich glaube, ich muss.